Moin moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Monokultur Revisited. Das ist mittlerweile die dritte Folge Konstruktiver Krawall und als ich gesehen habe, wie lang diese Folge ist, nämlich wieder über eine Stunde, habe ich mich gefragt, warum wir immer so viele Kapitel von Anna Zimts Buch nehmen, bis ich in die Shownotes geguckt habe und gemerkt habe, wir behandeln gar nicht Anna Zimts Buch, sondern wir behandeln einen anderen Podcast, nämlich den Podcast In die Kiste mit Hannes und Lena. Und ich erinnere mich noch dran, dass wir den Podcast ganz schön zerrissen haben, also diese Folge, die wir da hören. Und im Nachhinein auch mit Hannes und Lena ein bisschen diskutiert haben. Und während einige unserer Punkte durchaus valide waren, war die Art, wie immer, die wir da zutage gebracht haben, meistens nicht so cool. Ich bin gespannt. Lass uns mal reinhören. Genau, ich habe nämlich vom Podcast In die Kiste mit Hannes und Lena die letzte Folge gehört über Online-Dating und fand die total gut, hätte aber zu manchen noch Gedanken gehabt und wollte die auch mit Genie teilen. Und wir dachten uns, warum machen wir nicht daraus eine konstruktive Krawall-Folge? Ach spannend, hier sage ich auch, dass ich die Folge ganz gut fand. Aber ich habe in Erinnerung, dass wir doch ein bisschen Kritik auch hatten. Ich bin mal gespannt, die zu hören. Interessant ist auch, dass ich jetzt gerade einen Podcast kommentiere, in dem wir einen Podcast kommentieren. Vielleicht will ja jemand einen Podcast machen, in dem er oder sie diese Folge kommentiert. Dann wäre es ein Podcast, in dem ein Podcast, in dem ein Podcast kommentiert wird. Also nachdem die beiden jetzt 5 Minuten 44 über Schokolade essen und Wein trinken gesprochen haben und Telefonanrufe angenommen haben, kam es dann jetzt endlich dazu, dass sie über Online-Dating gesprochen haben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe mir jetzt diese Stelle 2-3 Mal angehört und dachte, das ist nicht neutral, das klingt super passiv-aggressiv. So, nachdem die beiden jetzt das und das gemacht haben, kommen sie endlich mal zum Punkt. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr das auch so seht, dass das eher aggressiv rüberkommt und für einen konstruktiven Austausch eher nicht so förderlich ist. Vor allem, es gibt ja unterschiedliche Arten von Podcasts. Jean und ich haben die immer Laber-Podcasts oder konstruktive Podcasts genannt. Und bei Laber-Podcasts wird halt viel einfach so hin und her gelabert. Es ist halt wie, wenn ich mich mit einem guten Freund unterhalte. Und die kann man so nebenbei hören. Das ist nicht so meine Art von Podcasts. Ich mache eher die andere und ich mag auch eher die andere hören, nämlich welche, wo ich mich hinsetze und wirklich darauf konzentriere, was die Menschen da zu sagen haben, wo es eben relativ viel Input in kurzer Zeit gibt. Und vielleicht machen Hannes und Lena ja so eine Mischform. Also wenn sie sich viel über Schokolade unterhalten und Telefonanrufe annehmen und dazwischen aber auch noch konstruktiven Input haben, dann ist das vielleicht eine Mischform. Das kann ja manchen Menschen ganz gut gefallen. Ja, das ist eher eine grundsätzliche Frage von Online-Dating, ne? Also wie viel will man vorher wissen und wie viel möchte man herausfinden? Also ich sehe dann auch eher den Vorteil, wie die beiden, dass man weiß, okay, man muss die Leute nicht erst einführen, was das ist in offene Beziehung oder Polyamorie oder so. Und dann besteht nicht so die Chance, dass es totales Chaos wird, weil die Person vielleicht noch gar keine Ahnung damit hat. Ich hatte mal eine Erfahrung mit Tinder, da stand es auf meinem Profil und ich wurde irgendwie gematcht. Und ich schreibe schon immer vorher dann so, ja, hast du es gesehen, dass ich in einer offenen Beziehung bin damals? Und sie meinte so, oh nee, sorry, ist mir zu kompliziert, chuck, wieder weg. Das war einfach, aber manchmal passiert das erst nach Wochen und dann ist es schon nicht so schön. Ich merke schon, ich habe ziemlich viel zu dieser Folge zu kommentieren, denn einige meiner Einstellungen damals haben sich durch Erfahrungen doch verändert oder vielleicht auch durch den gesamtgesellschaftlichen Konsens darüber, wie man eine offene Beziehung oder Nichtmonogamie behandelt. Denn ich glaube, das hat sich seit damals verändert. Alle Menschen, die ich bis jetzt kennengelernt habe, fast alle, haben zumindest schon mal was davon gehört, von einer offenen Beziehung, konnten sich das in gewisser Weise auch vorstellen. Manchmal nur so Swinger, manchmal offen, manchmal poly. Also es ist, selbst wenn man Menschen in normalem Kontext im Supermarkt, auf der Straße, im Bus kennenlernt, dann ist es jetzt nicht so unwahrscheinlich, dass man, wenn man das Thema anspricht, dass man trotzdem ja zumindest auf offene Ohren stößt oder zumindest nicht komplett auf Ablehnung. Vielleicht lebe ich da auch ein bisschen in einer Bubble, aber selbst wenn nicht, ist es ja spannend. Also das mit Menschen zu besprechen, das Thema, und einfach zu wissen, was die darüber denken. Und wenn man beim ersten oder beim zweiten Date merkt, okay, die andere Person hat da eine komplett andere Haltung, dann hat man ja trotzdem was daraus mitgenommen, dann hat man ja trotzdem eine Erfahrung gemacht. Aber es ist ja auch irgendwie keine Garantie, ne? Also ich glaube, Menschen definieren offene Beziehung, Polyamorie, wie auch immer, sehr unterschiedlich. Ja, und das ist auch okay. Ich halte es für einen Fehler, das, was ich damals gemacht habe, nämlich immer exakt die Art von Polyamorie zu suchen, die ich wollte, nämlich egalitäre oder beziehungsanarchistische Menschen. Und zwar nur die zu suchen, kompromisslos. Ich glaube, es ist viel besser, also sich einfach auf etwas einzulassen und zu gucken, wohin das führt. Also wenn ich jemanden kennenlerne, der vielleicht eine andere Vorstellung von einer Beziehung hat als ich, die nicht diametral gegenüberliegt, weil dann ist die Chance, dass es funktioniert, relativ gering. Aber wenn man zum Beispiel sagt, okay, ich stelle mir vor so hierarchische Polyamorie und die andere Person stellt sich vor, okay, offene Beziehung, dann kann man gucken, okay, wo gibt es da Schnittmengen, wo kann man das vielleicht miteinander vereinbaren? Und natürlich kann es manchmal in die Hose gehen dann. Das ist das Leben, aber es macht es ja auch spannend. Manchmal ist Schreiben ja auch nicht das, was man, also ich finde, man kann sich auch so schlecht im Schreiben ausdrücken. Also ich zumindest, ich rede halt lieber, weil ich das Gefühl habe, es geht im Schreiben manchmal ganz viel verloren. Der Meinung bin ich immer noch und ich habe neulich auch eine App ausprobiert, Waves heißt die. Das ist eine Dating-App, wo man sich Sprachnachrichten schickt und ich fand das Konzept total gut. Mittlerweile bin ich da jetzt nicht mehr aktiv, weil ich eine andere Meinung zu Dating-Apps habe. Darüber werde ich auch mal ein Video machen, aber das Konzept von dieser App fand ich richtig gut. Ich verlinke euch die App mal unten in den Shownotes. Dates in der im Bekanntenkreis oder so, yeah. im eigenen Dunstfeld oder lieber Personen zu treffen, die ganz außerhalb des sonst üblichen Radius sind, also die man dann eben nur da. Also es kennt, ist tatsächlich ja. schwierig, finde ich, im normalen Leben. Ja. Ich musste gerade mal nachschauen, weil ich neulich eine Studie gesehen habe, wo sich Menschen eigentlich kennenlernen, also Menschen, die verpartnert sind. Und ich lese hier gerade, dass zu 39% ihre PartnerInnen durch gemeinsame Freunde kennenlernen. Auf Platz 2 landet die Arbeitsstelle mit 15%, gefolgt von Bars und öffentlichen Einrichtungen mit 12%. Nur 8% hingegen gaben an, dass sie sich online kennengelernt haben. Also das Thema Online-Dating ist gar nicht so wichtig. Und wenn man sowieso schon in einem Dunstkreis zusammen ist, in seiner Bubble lebt, dann lernt man ja auch Gleichgesinnte in dieser Bubble kennen. Ich meine, fast 40%, das ist schon mal eine Aussage. Ich glaube nämlich nicht, dass es sehr wenige davon gibt. Ich glaube, nur sehr wenige trauen sich damit offen umzugehen. Das ist jetzt tatsächlich wirklich Bubble. Wenn man selbst in so einem Umkreis ist, in so einem Dunstkreis, dann lernt man natürlich Leute kennen, die eher in einer offenen Beziehung oder nicht monogam sind. Und ich glaube, das korreliert auch mit ganz vielen anderen Eigenschaften. Zum Beispiel, wenn man jung ist, korreliert es mit einer offenen Beziehung. Wenn man politisch eher links ist, wenn man vegan ist, all die Leute, die halt in so einem eigenen Dunstkreis rumschweben. In der Gesamtbevölkerung gibt es aber nur ungefähr 6%, die eine nicht monogame Beziehung haben. Und bei der Suche danach bin ich auch auf eine andere Statistik gestoßen, nämlich dass monogame Pärchen am zufriedensten sind auf statista.de. Das heißt nämlich, dass mit ihrem Sexleben 82% der monogamen PartnerInnen zufrieden sind, aber nur 71% der offenen bzw. nicht monogamen Pärchen. Das muss ich mal in einer anderen Folge verarbeiten, das finde ich spannend. Ich klatsche euch den Link auch mal in die Shownotes. Es relativ leicht ist, andere Menschen... Für Frauen. Kennst du? Das ist leicht. Ja, für mich ist es. Da kommen wir dann noch drauf. Ja. Ich frage mich gerade, warum es für Frauen leichter sein soll, im Online-Dating Leute kennenzulernen. Also für mich ist es nicht leicht. Also später in der Folge kommen sie ja noch drauf, dass Frauen ungefähr 100.000 Mal mehr Anfragen kriegen als Männer. Und Männer, ist so? Ja. Also wenn ich bei mir beim OkCupid-Profil gucke, ich habe irgendwie 600 Likes oder so. Ja. Und ich so 50 oder so. Aber ja, was sagt denn die Quantität darüber aus? Also genau. Das über die Qualität. Deswegen, ich finde das ungleich schwieriger als Frau, weil du kriegst halt 3000 Milliarden Nachrichten und ich habe dann irgendwann schon keinen Bock mehr. Ich klicke dann den ganzen Scheiße durch und lese immer hi, na, Schwanzbild, hi, na, hast du Lust, mich heute zu treffen? Hast du spontan Zeit? Ich bin übers Wochenende im Hotel da und da, ja, ganz ehrlich. Und dann gehen da Nachrichten vielleicht, die sehr ernst gemeint und interessiert sind, auch runter zwischen. Den Teil musste ich jetzt einfach mal so durchlaufen lassen, weil das so ein wichtiger Punkt ist. Männer haben es beim Online-Dating nicht schwerer oder Frauen haben es nicht leichter. Es sind nur andere Probleme. Wie Jeannie schon gesagt hat, man bekommt halt einfach 100.000 Nachrichten und alle sind scheiße. Und die Nachrichten, die dann gut sind, die ernst gemeint sind von Männern, die rutschen halt einfach manchmal durch. Und auf der anderen Seite, wenn man sich als Mann dann halt hinsetzt und wirklich was Sinnvolles schreibt und dann nie eine Antwort drauf bekommt und das 10-mal oder so passiert, ist man halt auch frustriert. Das liegt aber nicht daran, dass man selbst scheiße ist, sondern dass halt es ein paar wenige Männer gibt, die halt ungefähr 100.000 Nachrichten an 100.000 Menschen schreiben und die dazu führen, dass die ernst gemeinten Nachrichten einfach untergehen. Also so struggelt jeder oder jede auf seine, ihre Art und Weise. Und ich glaube, das werde ich auch nochmal in meinem Video über Dating, über Online-Dating, das ich bald mal aufnehmen werde, nochmal extra thematisieren. Du siehst Penisbilder auf Profilen nur, wenn du selber so einen Ü18-Account hast, einen bezahlten. Ja. Aber du kannst dich in den Nachrichten davor nicht sperren irgendwie. Also es gibt keine Möglichkeit, das rauszufiltern. Selbst wenn du keinen Ü18-Account hast, kriegst du solche Bilder zugeschickt und guckst sie dir automatisch an, wenn du auf die Nachricht klickst. Mhm. Genau, ja, ja. Da hat sich in den letzten 2 Jahren doch einiges getan. Also sowohl bei JoyClub kann man jetzt Profile oder Nachrichten melden und die Leute werden dann auch gesperrt, wenn sie ungefragt Dickpics verschicken. Und auch das Anzeigen von Menschen, die ungefragt Dickpics verschicken, ist einfacher geworden. Es gibt eine Website, heißt dickstinction.com. Da gibt es ein Formular dafür. Verlinke ich euch in den Shownotes. Und offensichtlich wird von dieser Möglichkeit auch Gebrauch gemacht, denn ich habe erst gestern über die Kriminalitätsstatistik gelesen, dass ich glaube, sexuelle Übergriffe im Internet heißt diese Subkategorie, die ist über 100%, hat über 100% zugenommen. Aber wahrscheinlich nicht, weil die Kriminalität zugenommen hat, sondern weil die Leute, die Frauen, das mehr anzeigen. Und das hat mich ein bisschen gefreut auch. Weil ich hoffe, dass dadurch Männer endlich mal davon abgehalten werden, ihre Macht zu demonstrieren, indem sie ungefragt Dickpics schicken. Zu sehen, wie einfach das für dich geht, wie du bestürmt wirst und bei mir halt erstmal gar nichts lief. Ja? Ich musste das auch erstmal verstehen, diesen Mechanismus, dass das einfach so ein Ungleichgewicht ist. Dass es nicht an dir liegt. Weil ich dachte dann, beziehst du es ja auf dich super, selber. Meine Frau ist einfach so... Also so viel toller alle, als du. Ja, und ich schiff da so ab. Ja, also. Das Gefühl, das er beschreibt, war bei mir tatsächlich, nachdem wir diese Folge aufgenommen haben, ist es immer stärker geworden. Denn dann kam irgendwann Corona. Jeannie hatte Marcel da schon kennengelernt. Und ich hatte eben keine... Ja, Partnerschaft, keine zweite Partnerschaft, keine zweite Affäre. Und das hat mich schon ganz schön gestresst. Vielleicht gehe ich da in einer anderen Folge mal noch drauf ein, was da eigentlich genau passiert ist dabei bei mir. Aber ich habe mich halt ständig verglichen. Also nicht nur mit Marcel, sondern auch mit Jeannie, dass sie eben da so viel Erfolg hat und auch ständig angeschrieben wird von Männern und ich eben nicht. Und je mehr ich das versucht habe, eben mit Frauen in Kontakt zu kommen, auch während Corona, desto schlechter ging es mir eigentlich. Also ich habe schon ein paar Mal auf das Video zu Dating-Plattformen verwiesen, das ich fest geplant habe. Ich tue es jetzt nochmal. Ich glaube, wenn dann auch nichts zurückkommt, dann verfällt man vielleicht irgendwann in so ein Muster, wo man dann sagt, okay, dann muss ich es halt mehr probieren. Dann versuche ich das selber nicht gut genug und ich muss mein Profil irgendwie tweaken. So eine Phase hatte ich auch mal, in der ich versucht habe, mein Profil so umzubauen, dass es möglichst attraktiv ist. Ja, und auch das habe ich in der Folgezeit noch häufiger gemacht, aber das macht es nicht besser. Im Gegenteil, das erhöht eher die Erwartungshaltung auf der eigenen Seite und das frustriert einfach nur noch mehr. Ich dachte auch, das wäre doch cool, wenn es eine Dating-Plattform geben würde, die Männer quasi dazu auffordert, Nachrichten zu schreiben, die irgendwas mit dem Profil zu tun haben. Also die erstmal verhindert, dass es Hey-Na-Nachrichten gibt und dann auch schaut, okay, wenn du als Mann irgendwie 10 Frauen angeschrieben hast, und auch verhindert, dass es Copy-Paste-Nachrichten gibt, sowas wie, dann ploppt vielleicht so eine Nachricht auf wie, willst du dieser Frau nicht etwas Persönliches schreiben? Auch sowas wie, wenn ein Mann irgendwie schon 10 an einem Tag angeschrieben hat, dann so, hey, geh doch mal raus und mach was Schönes oder sowas. Und das Ganze auch gefüttert mit so Hintergrund. Geh doch mal raus, naja, keine Ahnung. Also ich finde es halt wichtig, die Leute darauf aufmerksam zu machen, welche Mechanismen da wirken. Also das alles mit Hintergrundinfos, so warum dieses Verhalten so wirkt und ob man vielleicht einsam ist oder sowas. Mhm. Weil ich glaube, das kommt auch ganz oft vor bei Männern, dass sie so ein Selbstbild haben, dass sie immer umgeben sein müssen mit Frauen oder mit Menschen und sich dann einsam fühlen, wenn das nicht der Fall ist und deswegen noch sehr viel mehr in diese Muster reinrutschen. Also das fand ich irgendwie spannend. Und natürlich sollte man auf dieser Plattform Leute, die Penisbilder verschicken, also ungefragte Penisbilder verschicken, sofort sperren. Ja. Ich wundere mich gerade ein bisschen, dass ich diese Idee gar nicht mehr im Kopf hatte, weil die ist ja fantastisch. Also ich würde mich am liebsten sofort ranmachen und die umsetzen. Ich bin ja selbst Webentwickler. Alleine geht das aber immer relativ schlecht. Also wenn hier EntwicklerInnen unter euch sind, die Bock haben, eine Dating-Plattform zu entwickeln, erstmal vielleicht einen Prototypen, der vor allem Männer dazu erzieht, Menschen zu wertschätzen und richtige Nachrichten zu schreiben, dann schreibt mich mal an. Das fände ich ein gutes Projekt auf jeden Fall. Ist schon zu empfehlen, OkCupid, ja, finde ich. Schon, ja. Auch hier hat sich einiges geändert in meiner Wahrnehmung. OkCupid würde ich jetzt nicht mehr empfehlen, aus zwei Gründen. Erstens mal haben die eine Policy, die, wenn man selbst gesperrt wird, die einem das nicht sagt, warum man gesperrt wird. Und das ist ganz schön krass, finde ich nicht cool. Da habe ich auch in meinem Blogartikel über, wie man Facebook-Gruppen moderiert, drüber geschrieben. Kann ich euch hier unten in den Shownotes verlinken. Und das Zweite ist, was ich auch schon häufiger gehört habe, ist, dass OkCupid immer mehr wie Tinder wird. Also die Suchfunktion so nach Interessen und nach gleichgesinnten Filtern tritt immer mehr in den Hintergrund dafür, dass OkCupid eben Bilder vorschlägt, die man dann nach links oder rechts swipen kann. Und ich meine, wenn ich Tinder will, dann nehme ich halt Tinder. Miteinander sprechen zu können, ist für mich die totale Grundlage. Menschen sind für mich einfach uninteressant, auch in sexueller Hinsicht, wenn ich mich nicht mit ihnen unterhalten kann. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Was mich sehr abstößt, sind Selfies. Weil das ist so total gestellt immer. Mhm. Also ich finde manchmal Selfies ganz nett, so auf Partys und sowas, wenn man gerade in der Laune ist, aber das ist weniger gestellt. Aber so Spiegel-Selfies zum Beispiel finde ich ganz schrecklich. Da habe ich meine Meinung mittlerweile geändert. Ich glaube, Spiegel-Selfies finde ich immer noch so ein bisschen komisch, vor allem wenn sie nur im Profil vorhanden sind. Also das ganze Profil aus Spiegel-Selfies besteht. Aber ich glaube, Selfies an sich finde ich mittlerweile eher gut, weil das zeigt, dass die Person mit sich klarkommt. Das war nämlich der Grund, warum ich damals, glaube ich, nicht mit mir klargekommen bin oder mit Bildern von Selfie-Bildern von mir, weil ich dachte so, okay, wer will mich schon selbst fotografiert im Internet sehen? Und das mag zum Teil stimmen, aber es stimmt nie komplett. Also wenn ich selbst mal ein Bild von mir mache, weil ich mich gerade gut finde, dann kann das auch ruhig ins Internet, auf Insta oder so. Und ich habe aber anderen Leuten einfach das abgesprochen vielleicht zu tun, weil ich mich selbst nicht in der Lage dazu gefühlt hatte damals. Das ist jetzt anders. Ich halte es jetzt für gut, hin und wieder Selfies zu machen. Ich ertappe mich auch manchmal immer noch dabei, zu merken, dass wenn es mir an anderer Stelle irgendwie nicht gut geht, wenn ich gerade irgendwie depressiv bin oder wenn ich mich einsam fühle oder so, dass ich dann wieder verstärkt auf Online-Dating setze und dass das für mich selber nicht gesund ist. Ich glaube, das ist was, wo ich wirklich sehr darauf achte, dass ich das mache, weil ich es möchte und nicht, weil mir irgendwas anderes fehlt. Das ist was, das habe ich an der Stelle gemacht und habe ich auch bis vor kurzem eigentlich noch gemacht, eigentlich bis vor einem halben Jahr ungefähr, bis mir aufgefallen ist, dass ich überhaupt keine Gründe habe, gerade zu daten, weil ich mich mit mir selbst beschäftigen möchte und dann erstmal quasi jegliches Daten eingestellt habe. Und auch das wird natürlich ein Thema in dem Video, das ich jetzt so ein paar Mal empfohlen habe. Also schaut öfter mal vorbei. Wann dieses Video kommt, das weiß ich noch nicht genau, aber es wird nicht mehr so lange dauern. Wenn ich direkt sehe, aha, vegan, aha, Poly, dann denke ich mir, okay, cool, da lohnt es sich irgendwie, da habe ich nicht so viel Mühe. Ich musste gerade drüber nachdenken, dass Jeannie sagt, da lohnt es sich. Und dass sich etwas lohnt, finde ich im Dating-Kontext mittlerweile, glaube ich, schwierig, beziehungsweise passt für mich einfach nicht mehr diese Formulierung, weil jeder Mensch, den man trifft im Dating-Kontext, bringt einem ja etwas. Ob das dann eine langfristige Beziehung wird oder eine Freundschaft oder einfach nur eine Erfahrung. Selbst wenn man sich einmal mit jemandem trifft und merkt, okay, die Person passt eigentlich für mich überhaupt nicht, aber es war trotzdem ein ganz netter Abend, dann hat sich das ja trotzdem gelohnt. Also vielleicht ist das auch naiv, weil ich hatte noch kein Date, glaube ich zumindest. Ich kann mich an keins erinnern, das wirklich furchtbar war. Aber selbst dann kann man ja vorher gehen. Dann kann man ja nach 20 Minuten sagen, ey, das ist es nicht, sorry. Und selbst dann hat man ja was draus mitgenommen, nämlich, dass man sich selbst ermächtigen kann, Dates zu beenden, wenn man da keinen Bock drauf hat. Also, ob sich etwas lohnt oder nicht, finde ich im Dating-Kontext schwierig. Denn ich glaube, Dating, auch Dating mit Menschen, von denen ich vorher nicht weiß, ob sie meinen Werten entsprechen, lohnt sich immer, weil ich dadurch vielleicht einen anderen Blick drauf bekomme. Also Menschen kennenlernen lohnt sich, glaube ich, immer. Ja, und mir geht es ja auch so, dass ich manchmal nicht so die Mühe haben will und manchmal aber auch Lust habe auf das Unbekannte. Ja, das ist auch spannend, ne? Ja, irgendwie so ganz neu alles herauszufinden, das stimmt. Ja. Ah, hier relativieren wir das auch nochmal. Also es ist durchaus spannend, auch Menschen kennenzulernen, bei denen man keinen Informationsvorsprung hat. Ich dachte ehrlich gesagt, dass diese Folge mehr judgy wird und mehr passiv-aggressiv wird oder war, also die Originalfolge, aber war sie gar nicht. Es ist eine furchtbar grandiose Folge, also hört sie euch auf jeden Fall nochmal an, denn wir haben da viele wichtige Punkte gebracht. Und selbst wenn Hannes und Lena sich danach bei uns gemeldet haben und wir ein bisschen einen Zwist hatten, ich weiß gar nicht mehr genau über was, so habe ich doch jetzt das Gefühl, dass die Folge wirklich lehrreich war und gut über Online-Dating berichtet und auch ein guter Aufhänger ist für mein Video, das ich demnächst produzieren werde. Also schaut euch das an. Wir hören uns beim nächsten Mal. Stay tuned und bis dahin.